Warum singt in Deutschland kaum jemand historische Lieder? Unsere Lieblingsrussin Alia Begischewa weiß, die Nazis sind schuld. Aber reicht das als Erklärung? Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. In meiner Familie wurde immer viel gesungen, bei Hochzeiten, Geburtstagen und einfach so. In den Liedern geht es um Donkosaken, gebrochene Herzen und die Suche nach dem Glück. Mein Vater kennt so viele Volkslieder, dass er sie auf der Straße singen muss. Als Kind mochte ich das überhaupt nicht. Jetzt summe ich selbst gern vor mich hin und warte, wenn sich bei uns in Frankfurt Russen treffen, ungeduldig darauf, dass endlich genug gegessen und getrunken wurde und es mit dem Singen losgeht. Das machen auch viele andere Völker, ob zu Hause oder in der Fremde. Nur die Deutschen nicht. Obwohl es in einem deutschen Volkslied heißt, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Noch nie habe ich auf deutschen Partys Volkslieder gehört. Hare Krishna-Mantras schon, aber keine deutschen Volkslieder. Eine spontane Umfrage unter Deutschen meines Alters hat ergeben, dass diese nur ein paar Kinderlieder kennen, aus ihrer Zeit im Kindergarten. Viele Lieder haben übrigens den Monat Mai zum Thema, zum Beispiel »Der Mai ist gekommen«. Die meisten erinnerten sich aber an »Bruder Jakob«, das eine Übersetzung aus dem Französischen ist, oder an »Fuchs, du hast die Gans gestohlen«. Wegen dieses Lieds gab es Anfang des Jahres große Aufregung. In der hessischen Stadt Limburg gehörte es zum Repertoire des Glockenspiels am Rathaus. Eine Frau, die gegenüber dem Rathaus arbeitet, hatte einen Scherz gemacht. Weil sie als Veganerin keine Tierprodukte isst und sich, wie sie erklärte, bei dem Ertönen der Klänge nicht wohlfühlt, sollte das Lied nicht mehr gespielt werden. Denn darin heißt es, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Seine große, lange Flinte schießt auf dich den Schrot, dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot. Das ist zwar brutal, aber das Lied ist aus dem 19. Jahrhundert. Damals gab es keine Veganer. Egal, der Bürgermeister hat das Lied aus dem Programm genommen. Die arme Veganerin hat dann einen Shitstorm im Internet erlebt. Obwohl ihre Aktion, wie gesagt, nur ein Scherz war. Aber auch ohne Veganismus haben es Volkslieder in Deutschland nicht einfach. Daran ist wie immer Hitler schuld. Die Nazis haben Volkslieder zum Propagandainstrument gemacht. Nicht alles war geeignet, die Weihnachtslieder zum Beispiel nicht, die sind viel zu spirituell. Insgesamt galt die Volksmusik aber als rassisch gesund. Sogar Juden mussten auf ihrem Weg in die Konzentrationslager »Übers Jahr do ich mei Zeit vorbei« singen. Da überrascht es nicht, dass viele Menschen in Deutschland aufgehört haben, Volkslieder zu lieben. Eine Rettungsaktion war nötig, damit das deutsche Liedgut nicht vergessen würde. So ist 2006 das Album SOS, Save Our Songs, erschienen, im Sommermärchenjahr der Fußballweltmeisterschaft, als das neue deutsche Selbstbewusstsein erwachte. Auf dieser CD ist auch das Lied, das 50.000 Menschen im Jahr 2010 beim Day of Song gemeinsam im Stadion in Gelsenkirchen sangen. Kein schöner Land in dieser Zeit. Ich könnte jetzt protestieren. Denn wir Deutschlerner haben doch gelernt, dass es kein schönes Land heißen muss. Aber ich lasse es. Schließlich ist schöner als poetische Kurzform von Schöneres schon richtig. Und außerdem ist das deutsche Liedgut in Gefahr.